Frohes neues Jahr, allerseits, überall. Das Beste, das du je hattest, wünsche ich dir. Amen. Auch allen, die über Livestream zuschauen. Frohes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr, herrlichkeitserfülltes neues Jahr, wundervolles neues Jahr. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Wie viele von euch sind Ehemänner hier im Raum? Okay, wie viele von euch lesen euren Frauen immer jeden Wunsch von den Lippen ab? Sind gut darin? Okay. Also, meine Frau hat morgen Geburtstag und die... Nein, ist ein Witz, ja, okay. Meine nicht, ist der Witz, okay. Meine Frau hat im November Geburtstag, okay. Aber der Witz geht so, meine Frau hat morgen Geburtstag, die ganzen letzten Tage überall im Haus liegen so Kataloge rum, so Schmuckkataloge an unterschiedlichen Orten. Da habe ich mir gedacht, ich schenke ihr morgen einfach einen Katalogständer, damit sie was hat, wo sie es unterbringen kann. Also, so viel zum Thema von den Lippen ablesen. Halleluja. Wir haben ja heute auch noch eine Eheschließung nachher. Gela und Dieter, seid ihr bereit? Super, sehr schön. Halleluja. Sie sind zwar schon standesamtlich verheiratet seit ein paar Jährchen, aber heute wollen sie es vor Gott festmachen. Preist den Herrn. Also schon mal, Dieter, für dich ein kleiner Tipp. Ja? Okay. Katalogständer. Ja? Okay. Okay. Gut, aber ich habe noch einen guten, und zwar von einem... von einem Pfarrer, oder Pastor, wie auch immer, am Ende seiner Predigt über Enthaltsamkeit wird er immer enthusiastischer und sagt mit großem Nachdruck, wenn ich alles Bier der Welt hätte, dann würde ich es nehmen und in den Fluss schütten. Und dann mit noch größerem Nachdruck sagt er, und wenn ich allen Wein dieser Welt hätte, ich würde ihn nehmen und in den Fluss schütten. Und dann kommt er vollkommen in Rage zum Schluss und fuchtelt mit der Faust in der Luft und sagt, und wenn ich allen Whisky der Welt hätte, dann würde ich ihn nehmen und in den Fluss schütten. Und dann setzt er sich hin am Ende seiner Predigt und der Lobpreisleiter steht auf und sagt, als nächstes Lied singen wir Hymne Nummer 365, lasst uns zum Fluss gehen und trinken. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja, so viel zur Einstimmung auf die Fastenzeit, die Daniel-Fastenzeit, Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch sind dabei beim Daniel-Fasten die nächsten 3 Wochen? Ich möchte euch wirklich einladen, wirklich motivieren. Das ist eine super Sache, zu Beginn des Jahres wirklich die Weichen zu stellen. So muss man sagen, die Weichen zu stellen, geistlich für das neue Jahr. Also Gebet und Fasten hat eine große Kraft. Also liegt eine große Verheißung drauf. Und ich hatte so die letzten Tage, ich hatte so Gott gefragt, auch fürs neue Jahr, Herr, was ist dir wichtig fürs neue Jahr? Und ja, manchmal ist es ja interessant in der Bibel einfach ein bisschen nach der Jahreszahl auch zu gucken, mal schauen, was da so steht. Ja. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sowohl Psalm 25 als auch Matthäus 25 zwei super Kapitel sind für dieses Jahr 2025 ist natürlich immer super Kapitel, aber ich glaube wirklich auch, also gerade auch Psalm 25, über den ich heute ein bisschen sprechen möchte, ist wirklich ein prophetisches Wort auch für den Leib Christi, für das kommende Jahr, aber auch Matthäus 25, da geht es um das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den 5 Klugen und den 5 nicht so Klugen, und dann geht es um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, und dann geht es noch zum dritten, geht es darum, auf was es ankommt im Endgericht Gottes, die Schafe werden von den Böcken geschieden. Und ich glaube, das ist gut, wenn du das mal studierst, vielleicht auch mal die nächsten Tage dir schon mal Zeit nimmst. Ich werde sicher auch noch über Matthäus 25 predigen in den nächsten Wochen. Aber du kannst es schon mal vorstudieren, weil ich glaube, dass da einiges drinsteckt für uns, auch gerade speziell in diesem Jahr. Und heute möchte ich zu Psalm 25 gehen mit euch zusammen. Und ich möchte es gerne aus der Neues Leben Übersetzung lesen. Ihr Lieben, wie viele von euch sind froh, dass du in dieser Zeit lebst? Halleluja. Weißt du, ich glaube, schau, Jesus kommt sehr bald. Amen. Auf jeden Fall kommt der Bälder, wie man so schön sagt im Schwäbischen, als er vor 2000 Jahren gekommen ist. Ja, Amen. Also, die Wiederkunft von Jesus ist nicht mehr fern. Und wie viele von euch wissen, dass das letzte Stück der Rennstrecke bei einem, zum Beispiel beim Hürdenlauf oder bei einem Langstreckenlauf, das letzte Stück ist das Wichtigste, weil am Ende kommt es darauf an, dass du ins Ziel gehst. Amen. Wenn der Letzte versagt bei einem Staffellauf, das meine ich, so ein Staffellauf, wo du den Staffel übergibst, wenn der Letzte versagt, dann sieht es schlecht aus. Schau mal, Gott hat vielleicht, weißt du, wir wissen ja nicht genau, wann Jesus wiederkommt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in dieser Generation wiederkommt. Also hat Gott dich dazu bestimmt, der Letzte im Staffellauf zu sein. Was für eine Ehre. Er traut dir zu, das Ding ins Ziel zu bringen. Er traut dir zu, den letzten entscheidenden, ich sag mal, Hürdenlauf zu nehmen und den Leib Christi mit zum Ziel zu bringen, so dass er uns zu sich holen kann. Amen. Was für ein Vorrecht muss das sein? Was für ein Vertrauen muss er in uns haben, dass er uns in dieser Generation leben lässt? Amen. Die letzte Generation ist die wichtigste. Die letzte Generation. Okay. Ja, das ist prophetisch, die letzte Generation. Amen. Zuerst kommt noch der geistliche Klimawandel und dann kommt die letzte Generation. Halleluja. Okay, geistlicher Klimawandel, das ist ein gutes Stichwort. Psalm 25 ist ein Gebet, es ist ein Psalm Davids. Und ich glaube, wir sollten es wirklich so als ein Gebet des Leibes Christi als Ganzes lesen. Manche Sachen kannst du natürlich auch für dich persönlich einfach lesen und einfach für dich persönlich nehmen, aber ich hatte es so sehr stark einfach, dass Gott wirklich diesen Psalm 25, ich meine 2025, Psalm 25, okay, dass Gott aber wirklich diesen Psalm ganz stark uns als wirklich, ich sag mal, Standortbeschreibung für den Leib Christi in der nächsten Zeit geben möchte. Deswegen passt gut auf. Psalm 25, Vers 1, ich lese in der Neues Leben Übersetzung. Der Leib Christi betet, sag uns mal so, der Leib Christi betet so. Ja. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Amen. Wer hat Verlangen hier nach Jesus? Wer hat Verlangen nach mehr von Gott? Wer weiß, dass er mehr von Gott braucht? Weißt du, da liegt eine gewaltige Verheißung drauf. Matthäus 5, Vers 3 heißt es, glückselig sind die, die arm sind im Geist und es wissen. Amen. Und Vers 5 heißt es dann, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also die ein Verlangen haben, die erkennen, jawohl, ich brauche mehr von Gott. Lass es dein Gebet sein, 2025, auch persönlich übrigens. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Sag mal, lass uns das mal gemeinsam sagen. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Ich vertraue auf dich, mein Gott. Amen. Okay, Halleluja, super. Das heißt, wenn ich sage, ich vertraue auf dich, mein Gott, dann heißt es immer gleichzeitig, ich vertraue auf niemand sonst. Amen. Was nicht heißt, dass du Menschen misstrauen sollst generell, aber es heißt, dein letztes Vertrauen liegt nicht in irgendeinem Menschen, liegt auch nicht in irgendeinem menschlichen Erlöser oder Politiker oder irgendjemand, der alles besser macht, sondern dein letztes Vertrauen liegt in Gott. Amen. Auf dich vertraue ich, mein Gott. Und jetzt kommt's, es ist interessant und es passt in unsere Zeit. Er sagt hier nämlich, und jetzt liest es wirklich als Gebet des Leibes Christi. Ich sage mal, die Kirche Jesu Christi als Ganzes betet 2025. Wie wäre es, wenn die Kirche Jesu Christi 2025 Folgendes beten würde? Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Amen. Also ich weiß nicht, wie viel das gelesen haben. So Ende des Jahres gab es so eine neue Statistik über Kirchenaustritte in Deutschland. Neue Statistik, die jetzt besagt, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland keiner Kirche mehr angehört, weil so viele ausgetreten sind. Das klingt natürlich erstmal dramatisch. Das muss unterm Strich gar nicht so schlecht sein, weil dadurch, weil man zum Beispiel sieht in Kirchen wie im Osten Deutschlands, wo die Mitgliederzahl am niedrigsten ist, ist am meisten geistliches Leben. Ja. Also das muss nicht unbedingt negativ sein und trotzdem wird es natürlich genommen, um sozusagen den Abgesang auf den Leib Christi zu machen, um zu sagen, hey, schaut mal, das Christentum in Deutschland ist am Ende. Und weißt du, selbst wenn du jetzt nicht nur auf so eine Statistik gehst, wenn du es auch geistlich betrachtest und dir die Kirchen insgesamt, ich sag mal im groben Ganzen, die großen Kirchen insbesondere anschaust, und da gibt es natürlich Ausnahmen. Ich meine, hier in Filderstadt sind wir wirklich gesegnet. Soweit ich weiß, sind alle evangelischen Pfarrer hier in Filderstadt wirklich gläubige, wiedergeborene Pfarrer, was echt super ist. Halleluja, preis den Herrn, da sind wir gesegnet. Aber insgesamt gesehen, wenn du die Kirche insgesamt nimmst, dann kannst du schon auch mit geistlichem Blick sehen, dass das geistliche Leben in den Kirchen insgesamt, ich sag mal, at an all-time low ist. Also so tief gesunken ist wie nie zuvor. Ja, wenn du es insgesamt siehst, sei das Verlassen des Wortes Gottes, Kompromisse hier und da, Zeitgeist, dort Finger ausstrecken, da über andere richten, im Leib Christi dort und so weiter, all diese Fleischlichkeit, wenig Leben im Geist, all diese Dinge. Und weißt du, da gibt's einen, der die ganze Zeit sich das auch anschaut, auch einen geistlichen Blick hat, und das ist der Teufel. Und er schaut von der Seitenlinie und er ruft da rein und sagt, hey, ihr seid doch am Ende, was wollt ihr denn noch in diesem Land? Das Christentum ist doch am Ende, was wollt ihr noch, was wollt ihr denn noch bewirken? Wie ist unser Gebet? Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Halleluja. Ihr Lieben, Gott kommt nie zu spät. Amen. Matthäus 16, Vers 18 heißt es, auf den Fels des Bekenntnisses zu Christus als dem Haupt wird Jesus seine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also Vers 3 bringt es auf den Punkt. Klare Verheißung Gottes. Der nächste Vers. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Amen. Wie wäre es, wenn 2025 nicht das Jahr weiteren Niedergangs des Christentums in unserem Land wäre, sondern das Jahr der Wende hin zu einem neuen, blühenden geistlichen Leben in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, und da ist es ja überall auch nicht anders als in Deutschland. Ja, wie wäre das? Lass uns das zum Gebet machen. Halleluja. Ich hatte vor gut 3 Jahren hatte ich einen Traum gehabt, der mich damals auch sehr beeindruckt hat. Und Sid Roth hat dann in seinem Fernsehsender auch ein Interview mit mir über diesen Traum gemacht, weil ich glaube, das war echt signifikant. Ich war da selber drüber überrascht. Das war am 16. März 2021. Und in diesem Traum habe ich kurz vor dem Aufwachen ganz groß und deutlich ein Datum gesehen. Und ich konnte mit dem Datum, als ich aufgewacht bin, überhaupt nichts anfangen. Aber das Datum war 9.06.1942. 9.06.1942. Das Einzige, was ich wusste, war, okay, das war mitten im Zweiten Weltkrieg. Aber sonst wusste ich nicht, was an diesem speziellen Datum passiert sein soll. Andere Daten kennst du, also 8.05.1945, weißt du sofort, okay, Kapitulation und so weiter. Aber 9.06.1942 hat mir nichts gesagt. Also habe ich diesen, aber weil es so klar mir vor Augen war, 9.06.1942. Ich bin aufgewacht und ich habe gegoogelt und habe eingegeben 9. Juni 1942. Und du kannst es auch heute noch googeln, wenn du es nachgoogelst, ganz oben drauf erster Treffer, und danach kommt eigentlich zu dem Datum auch nichts wesentlich anderes. Erster Treffer: Heinrich Himmler über Religion und Christentum. Und dann kommt darunter, dass am 9.06.1942 der Führer der SS, Heinrich Himmler, eine Rede gehalten hat in Berlin, anlässlich eines, war so eine SS-Trauerstunde, weil einer ihrer Top-Leute war in der Tschechei umgebracht worden, und daraufhin hat dann die SS ein ganzes Dorf in der Tschechei dem Erdboden gleich gemacht. Lidice hieß dieses Dorf. Und dann gab es diese Trauerstunde an dem 9.06.1942, und in dieser Trauerrede, die Himmler gehalten hat, hat Himmler seine Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck gebracht. Und du kannst es nachlesen, was er gesagt hat. Er hat in dieser Rede ganz unverblümt die völlige Überwindung und Ausmerzung des Christentums und jedes christlichen Denkens in den Herzen der Menschen gefordert. Das war die Ansage. Die Ausmerzung jedes Christentums und christlichen Denkens, insbesondere Liebe, die hat er ganz stark auf den Kicker gehabt, also Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und so weiter, dass es ausgemerzt werden soll in den Herzen der Menschen. Und als ich das gelesen habe, hat es mich total getroffen. Ich habe gesagt, Herr, sind wir schon so weit? Weil mir klar wurde, was Gott sagen wollte durch diesen Traum. Er wollte mir nämlich sagen, hey, der gleiche Geist, der damals durch Himmler gesprochen hat, spricht auch heute wieder. Nicht, dass er die gleiche Uniform anhat, nicht, dass er die gleiche politische Farbe hat oder irgend sowas, aber es ist der gleiche Geist, der tatsächlich am liebsten das Christentum ausgemerzt sehen würde. Und es ist immer in der Geschichte immer so, die Farben, politischen Farben wechseln sich und die Ideologien wechseln sich, aber das Ziel des Teufels bleibt immer das Gleiche. Und als mir das so bewusst wurde, habe ich zum einen wirklich gespürt, hey, diese radikale Dringlichkeit, wenn dieser Geist aufgestanden ist, um das Christentum auszumerzen. Und tatsächlich, wenn du dir das dann mal genauer anschaust, was teilweise hinter den Kulissen manchmal läuft, auch bei der UN und so weiter, was da läuft, dann siehst du wirklich, dass das, was die Welt momentan beherrscht, dieser Humanismus, zunehmend antichristlich geworden ist, zunehmend so in diese Richtung sich entwickelt hat, dass es ihm letztendlich darum geht, alles, was wirklich biblische Werte sind, aus den Herzen der Menschen auszumerzen und damit letztendlich, ob bewusst oder unbewusst, aber letztendlich das geistliche Leben aus unserem Land zu verdrängen, weil geistliches Leben, echtes geistliches Leben, gibt es nur auf der Basis biblischer Werte. Es gibt es nicht sonst irgendwie. Du kannst ja nicht irgendwas zurechtlegen. Ja, ich glaube an Gott, aber die Bibel nehme ich nicht ernst. Ja, an welchen Gott glaubst du dann? Ja, was ist das für ein Gott? Ja, das ist ein beliebiger Gott, den du dir selber zurechtzimmerst und den gibt es nicht. Ja, oder ist ein Götze. Ja, und, aber diese Dinge, die laufen im Geist, und ich hatte diesen Traum vor gut 3 Jahren und ich habe damals diese Dringlichkeit bereits gespürt, hey, dieser Geist ist aufgestanden und jetzt gilt es, ihm zu widerstehen. Und gleichzeitig hatte ich in diesem oder durch diesen Traum auch eine Ermutigung. In diesem Traum liegt auch eine Ermutigung und vielleicht ganz speziell auch für 2025, weil es ist doch interessant. Die Geschichte hat gezeigt, Himmler hielt diese Rede am 9.6.1942. 3 Jahre später war Himmler tot und der Nationalsozialismus ebenso. Und das Christentum in Deutschland ist ganz neu aufgestanden und zu ganz neuer Stärke aufgeblüht. Amen. Wir sind jetzt gut 3 Jahre nach dem Traum, den ich hatte, 2025, könnte es vielleicht sein, dass jetzt die Zeit ist, wo Gott das Ruder rumlegt. Amen. Wo dieser Geist zum Ende kommt. Halleluja. Wo dieser teuflische Geist, weißt du, der Menschen benutzt, auch, weißt du, nie was gegen die Menschen, weißt du, die Menschen sind verblendet in ihren Blasen von Ideologien, in ihren Denkblasen. Weißt du, wenn du in einer Denkblase lebst, in der einfach die Bibel keine Rolle spielt, dann kannst du auf alle möglichen Gedanken kommen. Aber wenn du in der Welt dessen, was Gott sagt, lebst, dann hast du eine klare Ausrichtung. Amen. Und ihr Lieben, unser Land und Deutschland nicht nur, sondern auch Österreich, die Schweiz, Europa insgesamt braucht eine klare Ausrichtung. Amen. Und deswegen braucht es einen Leib Christi, der betet, der eintritt, der sagt, ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Weißt du, der Himmler hat ja eigentlich schon gedacht, hey, die Niederlage des Christentums steht unmittelbar bevor. Das schaffen wir auch noch. Das war ja das Motto der Nazis, war ja zuerst die Juden, dann die Christen. Ja, den Krieg noch durchziehen mit den Christen, weil das waren ein bisschen mehr als Juden. Also dachten sie, wenn sie die auch noch alle ausmerzen werden im Krieg, dann haben sie zu viel Gegner, ja, dann wird es schwierig. Also zuerst die Juden, aber wenn der Krieg vorbei ist, dann die Christen. Also die haben sich ja schon die Hände gerieben und gesagt, ja, wartet nur. Ja, die haben sich schon, wenn Christen aufgestanden sind und ihre Stimme erhoben haben, gegen zum Beispiel Euthanasie damals, ja, der katholische Kardinal damals ist aufgestanden gegen Euthanasie. Hitler hat nicht gewagt, ihn zu verhaften, weil er zu mächtig war, aber insgeheim haben sich die Nazis schon die Hände gerieben und haben gesagt, na wartet nur, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, wartet nur, was dann passiert. Und weißt du, so gibt es auch heute schon Leute, die sich die Hände reiben und sagen, wartet nur, wenn es endlich mal keinen mehr gibt, der noch wirklich klar zum Evangelium und klar zu den biblischen Werten steht. Aber ich sag dir, wir beten und wir sagen, hey, lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen, denn alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, und jetzt geht's dann noch weiter, doch die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Amen. Himmler kam zu Fall, die Nazis kamen zu Fall. Jede andere Ideologie, egal wie sie sich nennt, wenn sie unbiblisch ist, wird auf die Dauer zu Fall kommen. Ist immer so. Halleluja. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir unseren Stand einnehmen. Amen. Und deswegen Vers 4, betet er weiter. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Das sollte dein Gebet sein. Herr, weise mir die Wege, die ich gehen soll. Weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Mit anderen Worten, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, sondern dein Wille geschehe mit meinem Leben. Also das hat was mit Hingabe zu tun. Es hat was mit Auslieferung zu tun. Du kannst auf deinen eigenen Wegen gehen. Weißt du, und viele Leute in diesem Land sagen einfach, okay, bei allem, was so abgeht, ich ziehe mich einfach in meine eigene private Welt zurück und ich gehe einfach meinen eigenen Weg und ich laufe einfach so vor mich hin und mache einfach das, was ich so denke. Und ich will ja nur das Gute, also wird es schon gut und wird es schon richtig sein. Aber ich habe eine nicht so ganz gute Botschaft für dich. Wenn du das tust, wenn du einfach nach deinem eigenen Weg gehst, ob du es glaubst oder nicht, ob dir es bewusst ist oder nicht, du gehst automatisch mit im Flow des Antichristen. Amen. Weil das Einzige, was diesem Geist, der aufgestanden ist und der versucht, sich gegen Gott zu erheben, das Einzige, was dem widerstehen kann, ist der Wille Gottes. Ist das, was Gott will, sind die Pläne Gottes für dein Leben. Das Einzige, was in deinem Leben den Durchbruch bringt, wirklich zu Freiheit, wirklich zu Freude, wirklich zu Liebe, wirklich zu Erfolg auch im göttlichen Sinn. Weißt du, das Einzige, was wirklich den Durchbruch bringt, ist, dass sein Wille geschieht in deinem Leben und nicht dein Wille. Amen. Also ist der Anfang dieses neuen Jahres ein guter Zeitpunkt, um dich Gott zu weihen, Gott hinzugeben und zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben. Zeig du mir die Wege, die ich gehen soll. Weise du mir die Pfade, denen ich folgen soll. Vers 5, führe mich, lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Also was bringt antichristliche Weltvorstellungen zum Einsturz? Einfach Menschen, die nach göttlichen Wertvorstellungen leben. Die einfach sagen, na, ich lebe so. Hallo. Du kannst mich für hinterwäldlerisch halten, du kannst mich für komisch halten, du kannst mich für aus der Zeit gefallen halten, was auch immer. Also dieses Wort bleibt in Ewigkeit. Amen. Also der Zeitgeist von 20 Jahren ist nichts im Vergleich zur Gewalt dieses Wortes. Amen. Dieses Wort hat schon so viele Ideologien, schon so viele Zeitgeistströmungen überlebt und am Ende ist es immer wieder neu aufgestanden und am Ende ist die Auferstehung Jesu immer wieder neu durchgekommen. Und es wird auch diesmal so sein. Amen. Halleluja. Und darauf stellst du dich. Aber es ist wichtig. Es heißt hier weiter, auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Es heißt, auf Gott fokussiert gehst du ins neue Jahr. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Das heißt, egal, was auch immer kommt, egal welcher Umstand in deinem Leben auch immer kommen mag, der erste Gedanke ist, hey, Herr, ich hoffe auf dich. Du bist gut. Du kennst die Gedanken, die du über mich hast. Gedanken zum Frieden, nicht zum Unheil, um mir Zukunft und Hoffnung zu geben. Auf dich hoffe ich, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht mein Wille geschehe. Amen. Ja, manchmal ist es heiß, dieses Gebet zu beten, nicht mein Wille geschehe, weil manchmal kannst du schon den Eindruck haben, Gott will was anderes als das, was mein Fleisch gerade so will. Hast du schon mal erlebt, dass deine Seele was anderes wollte als das, was Gott wollte? Hast du das schon mal irgendwann vielleicht mal erlebt? Also wenn nicht, dann frage ich mich, ob du wirklich Christ bist, weil das wirst du erleben. Amen. Es ist so. Aber damit sage ich jetzt auch wieder nicht, dass Gott immer irgendwas Furchtbares will in deinem Leben, was für dich ganz schrecklich ist, nach dem Motto, okay, wenn du die Kälte hast, dann schickt er dich in die Arktis zum Missionieren und wenn du die Hitze hast, dann schickt er dich nach Timbuktu. Verstehst du? Nein, Gott bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, er macht es passend für dich, aber die Voraussetzung ist, dass du dein Leben ihm hinlegst. Und dann wird es passen und dann wirst du am Ende sagen, wow, gut hast du es gemacht, Herr. Super, Halleluja, perfekter Plan. Am Anfang hast du dich vielleicht noch gewehrt und hast gesagt, oh nein. Aber dann schaust du zurück und sagst, ach, perfekter Plan. Verstehst du? Und dann sagt Gott, siehst du, hab's dir doch gleich gesagt. Meine Pläne sind besser als deine Pläne. Amen. Halleluja. Also, im neuen Jahr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Herr, Vers 6, Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Das ist auch wichtig, dass du dich auf seine Gnade ausrichtest. Du bist auf Gnade angewiesen. Amen. Wir alle sind auf Gnade angewiesen. Keiner von uns ist hier, der keine Fehler machen wird im Jahr 2025. Amen. Amen. Damit sage ich jetzt nicht, dass du damit einen Freibrief hast, alle Kardinalfehler zu machen, die man nur machen kann. Aber weißt du, du wirst Fehler machen an der einen oder anderen Stelle, aber Gott ist gnädig. Amen. Wenn du auf ihn hoffst, wenn du dich auf ihn ausrichtest, wenn dein Fokus auf ihn ist, dann wird er aus dem, was scheinbar negativ ist, am Ende noch was Positives machen. Amen. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also auch die Dinge, die sie falsch gemacht haben, müssen ihnen am Ende zum Besten dienen. Das ist interessant. Denen, die Gott lieben, das ist die Voraussetzung. Also es ist nicht einfach beliebig. Aber denen, die Gott lieben, die auf ihn ausgerichtet sind, die auf ihn fokussiert sind, ihnen werden alle Dinge am Ende zum Besten dienen. Sogar die Dinge, die sie falsch gemacht haben. Ist das nicht wunderbar? Also das ist Gnade. Sag mal Gnade. Halleluja. Vers 7. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Also 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also dir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn du klar benennst, was du falsch gemacht hast. Wenn du zu dem stehst, was du falsch gemacht hast. Wenn du um Vergebung bittest für das, was du falsch gemacht hast. Wenn du auch andere um Vergebung bittest für das, was du falsch gemacht hast. Wenn du sogar vielleicht andere um Vergebung bittest für das, was du vielleicht falsch gemacht hast. Möglicherweise oder aus ihrer Sicht falsch gemacht hast. Amen. Da bricht dir kein Zacken aus der Krone, aber das im Gegenteil, das Wort Gottes sagt, wenn du es tust, dann wird er dir nicht nur vergeben, sondern er wird dich reinigen. Amen. Das heißt, er stellt dich neu wieder her. Er schickt es hinter dich sozusagen. Die Sünde in die tiefsten Tiefen des äußersten Meeres. Du lässt das Alte hinter dir. Wir hatten es vorher davon. Am Anfang des Jahres ist es ganz wichtig, dass du das Alte hinter dir lässt. Und das bedeutet nicht nur einfach zu sagen, okay, altes Jahr vorbei, schwamm drüber, war nix. Probieren wir es nochmal neu. So machen sehr viele Leute. Die haben dann immer große Hoffnungen fürs neue Jahr, große Vorsätze und so weiter, die nach 2 Wochen vergessen sind. Und am Ende des Jahres gleiches Spiel wieder von vorne. Oh, war nichts, aber nächstes Jahr wird es besser. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine schon, dass du das Alte bereinigst, ja, dass du das Alte vor Gott bringst, dass du es bereinigst, sodass du sagen kannst, okay, ich gehe wirklich ohne Altlasten ins Neue hinein. Halleluja, ich gehe ohne Altlasten ins neue Jahr hinein. Ja, denn es heißt hier, zieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Vers 8, der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Also Demut ist entscheidend in diesem kommenden Jahr. Amen. Demut ist entscheidend für uns als Leib Christi. Demut ist entscheidend, auch wenn es darum geht, jetzt für den ganzen Leib Christi. Ich habe ja gesagt, Psalm 25 ist ganz stark ein Gebet für den ganzen Leib Christi. Weißt du, wenn der Leib Christi, was würde passieren, wenn der Leib Christi insgesamt, wenn die Kirche Jesu Christi in unserem Land insgesamt anfangen würde, ihre Sünden, die Sünden der Vergangenheit zu bekennen. Amen. Wenn wir beginnen zu bekennen, wo wir Kompromisse gemacht haben, wenn wir beginnen zu bekennen, wo wir dem Zeitgeist gefolgt sind, wenn wir beginnen zu bekennen, wo wir unserem Fleisch Raum gegeben haben, anstatt mit dem Geist Gottes zu gehen, wenn wir beginnen zu bekennen, wo wir nicht Jesus vertraut haben, wo wir nicht Gott vertraut haben, sondern wo wir auf Menschen vertraut haben, auf uns selber vertraut haben oder auf irgendwas sonst, auf die Wirtschaft oder keine Ahnung, auf deinen Chef oder auf wen auch immer, dein Ehepartner, auf wen auch immer du vertraut hast, was würde passieren, wenn wir ihn dafür um Vergebung bitten würden und er würde uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Wow. Und wir würden dastehen vor Gott, der ganze Leib Christi, dastehen, befreit, geheiligt, rein, bereit, die Gegenwart von Jesus zu empfangen wie nie zuvor. Amen. Wenn wir ihn um Vergebung bitten würden, zum Beispiel für alles Finger ausstrecken, für alles negative Reden übereinander, über andere Christen, über andere Gemeinden, was auch immer. Wenn wir einfach anerkennen, weißt du, entscheidend ist auch, dass du dich drunter stellst sogar, weißt du, wenn du ein Teil des Leibes Christi bist. Deswegen habe ich gesagt, Psalm 25 ist ein Gebet des Leibes Christi. Wenn du ein Teil des Leibes Christi bist, du hast vielleicht nicht alle diese Sünden begangen, verstehst du, persönlich. Ja? Du hast auch nicht Anteil an jeder Sünde, preist den Herrn. Amen. Und trotzdem sind wir ein Leib. Ja, wir sind ein Leib, das ist nun mal so. Wir sind ein Leib. Und die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Das heißt also auch, wenn irgendwo Unreinheit ist, dann hat es Auswirkungen auf alle anderen Glieder. Es gehört zusammen, aus der Sicht Gottes ist es eine Einheit. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du wirklich von der Liebe Gottes bewegt bist, auch als einzelner Christ, wenn du von der Liebe Gottes bewegt bist, dann bringt er dich an einen Punkt, wo du dich identifizierst, sogar mit den Sünden, die du gar nicht begangen hast. Und Gott um Vergebung bittest und sagst, Herr, vergib uns unsere Sünden. Als Leib Christi. Vergib uns unsere Sünden. Also das findest du bei Daniel. Ja, wir haben ja jetzt Daniel Fastenzeit. Daniel hat gebetet und gefastet. Und wenn du dir anschaust, wie er gebetet hat, dann siehst du, dass er genau so gebetet hat. Er hat, weißt du, Daniel wird in der Bibel als einer der heiligsten Männer überhaupt dargestellt. Also er wird sehr hoch geschätzt. Und ich bin mir sicher, Daniel hatte nicht Anteil an vielen Sünden seines Volkes. Ja, sein Volk Israel, damals Volk Israel war ja der Vorschatten für den Leib Christi im neuen Bund. Ja. Daniel war ein Teil des Volkes Israel und Gott hatte viele Dinge gegen das Volk Israel, weil es einfach viele Sünden gab. Daniel war definitiv einer von denen, bei denen am wenigsten die Sünde Raum hatte. Und trotzdem hat er gebetet, zum Beispiel in Daniel 9, gerade im Zusammenhang auch mit Fasten, Daniel 9, Vers 3 lese ich mal, da heißt es, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Also er sagt, wir, er stellt sich mit drunter. Das nennt man stellvertretende Buße. Amen. Und stellvertretende Buße ist eine gute Sache, wenn es aus dem richtigen Geist herauskommt. Das ist ganz wichtig, der richtige Geist. Aber ich lese erst noch mal zu Ende. Er sagt weiter, bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit. Bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben, bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Und dann geht es noch weiter und er bekennt weiter, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn unseres Gottes gehört und so weiter und so fort. Er identifiziert sich mit den Sünden des Volkes. Und ihr Lieben, genau das tut David auch in Psalm 25. Ja, wenn er sagt, wenn er, weißt du, er nimmt wirklich die Stimme seines Volkes auch mit an. Vergib mir die Sünden meiner Jugend. Ja? Vergib mir sozusagen meine vergangenen Sünden. Leib Christi, wach auf. Ja? Beginne wirklich dich zu identifizieren und zu sagen, hey, was auch immer alles passiert ist im Leib Christi. Wir bitten dich um Vergebung für alle Unreinheit. Weißt du, man kann mit Fingern zeigen und kann sagen, ja, in der katholischen Kirche, da gibt es diesen Missbrauch, diesen sexuellen Missbrauch und in der evangelischen dann auch, aber nicht bei uns. Halleluja, preist den Herrn und so weiter. Aber weißt du, du kannst auch sagen, Herr, vergib deiner Kirche einfach, dass es eine solche Flut von Unreinheit, dass eine solche Flut von Unreinheit geduldet worden ist unter denen, die sich Christen nennen. Weißt du, sich zu identifizieren ist nicht Und das ist ganz wichtig vom Spirit her, wenn es um stellvertretende Buße geht. Das muss ich euch ein bisschen erklären, weil da gibt es manchmal auch ein bisschen so falsche Praktiken. Ja, sich zu identifizieren bedeutet nicht ein neues Modell, wie ich jetzt sozusagen den Durchbruch für unser Land bewirke, indem ich einfach jetzt mal alle Dinge hernehme, was alles irgendwann mal irgendwo falsch gemacht worden ist und jetzt bekenne ich noch das und jetzt bekenne ich noch das und dann gehen wir noch da zurück und dann holen wir das nochmal raus. Und weißt du, in unserem Land ist tatsächlich schon sehr viel stellvertretend um Vergebung gebeten worden, gerade auch zum Beispiel für die Zeit des Nationalsozialismus. Und ich glaube, für manche Sachen und an manchen Orten ist schon 10-mal um Vergebung gebeten worden für die gleiche Sünde. Und ich glaube nicht, dass Gott da drin ist, dass wir 1000-mal für die gleichen Sachen immer wieder um Vergebung bitten. Und ich glaube auch nicht, dass Gott da drin ist, dass er sagt, ja, ich lege euch die Sünden einfach immer wieder neu auf. Nein, das ist es nicht. Sondern, weißt du, es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um Liebe im Kern. Es geht um das, was Esra gemacht hat. In Esra, glaube ich auch, 9 ist es oder 10, weißt du, wo er von den Sünden gehört hat, des Volkes Gottes, die sie begangen hatten, als sie mit den umliegenden Völkern sich vermischt haben, die Frauen der umliegenden Völker genommen haben und so weiter. Da kannst du nachlesen, diese Geschichte bei Esra. Weißt du, als er das gehört hat, da hat er nicht mit dem Finger auf sie gezeigt, da hat er nicht gesagt, schau mal die, was die gemacht haben, sondern was hat er gemacht? Er hat sein Gewand zerrissen. Er hat gesagt, ah, wir haben gesündigt. Die Sünde muss raus. Also er hat es in Liebe auf sich genommen. Er hat sein Gewand zerrissen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass der Leib Christi im Geist hinsteht und sein Gewand zerreißt und sagt, Herr, vergib die Sünde in unserem Land, vergib die Sünde im Leib Christi, vergib die Sünde in der Kirche. Und da kommt es nicht darauf an, ob du jetzt alles genau im Detail aufzählst oder wie auch immer, sondern es kommt auf dein Herz an. Amen. Es kommt auf das Herz der Identifikation an, wo du dich identifizierst aus Liebe und sagst, Herr, vergib uns, wir haben gesündigt. Herr, sei gnädig, schenk uns Gnade und such uns neu heim, trotz unserer Sünden. Und ihr Lieben, Gott liebt es, wenn wir so beten. Und ich glaube, deswegen gibt er uns den Psalm 25 für dieses Jahr. Ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Und dann sagt er nochmal, Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Amen. Wie von euch wollen, dass der Name Jesu, der Name Gottes in unserem Land neu geehrt wird? In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa insgesamt, dass der Name des Herrn neu geehrt wird. Weißt du, dann ist es an der Zeit, dass wir uns beugen und dass wir uns diesen Geist, weißt du, diese ganze Psalm 25 trieft von diesem Geist des Gebets und des Flehens, von diesem Geist der Fürbitte, von diesem Geist der stellvertretenden Buße, von diesem Geist der Hingabe an die Ziele Gottes, von diesem Geist des Ringens, verstehst du? Des Ringens. Also Gott liebt es, wenn wir nicht gleichgültig sind. Weißt du, wenn wir nicht sagen, ja gut, okay, es ist halt so, okay, die Welt geht den Bach runter. Hauptsache bei mir passt es immer noch. Ja, Hauptsache ich habe noch mein Auskommen, ich weiß noch, wovon ich meine Rechnungen bezahlen kann und auch meinen Kindern geht es einigermaßen gut und so weiter. Wir haben uns abgesichert und so. Weißt du, das ist nicht die Haltung, auf der die Verheißung Gottes liegt. Amen. Gott weckt uns auf. Halleluja! Oh, er weckt dich auf zu Beginn dieses Jahres. Weißt du, Vers 12 geht's weiter. Er sagt, wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Das ist die Neues Leben Übersetzung. Ernst nimmt. In der Elberfelder heißt es, der den Herrn fürchtet. Ja, die Furcht des Herrn. Aber der den Herrn ernst nimmt, finde ich auch cool. Ja. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in diesem Jahr den Herrn ernst nehmen, dass wir die Sache ernst nehmen. Also es ist dringend, es ist dringlich. Es ist auch nicht so, okay, ja, das Jahr 2025 wird das Jahr der Wende sein, egal was wir machen. Nein. Ich habe jetzt den neuen Artikel im Aufbruch geschrieben in unserem Gemeindeblättchen für 2025, Januar, Februar. Und der Titel ist, kommt 2025 die Wende? Fragezeichen. Mit anderen Worten, sie kann absolut kommen. Ich glaube daran, ich stehe dafür, ich trete mit allem ein, weißt du, mit aller Entschiedenheit. Aber es ist entscheidend, dass wir den Herrn ernst nehmen da drin. Also deswegen haben wir jetzt auch diese 3 Wochen Gebet und Fasten, weil wir den Herrn ernst nehmen wollen, weil wir anerkennen wollen, jawohl, es ist ernst. Dieser Geist, dieser antichristliche Geist ist aufgestanden und er geht nicht einfach so von heute auf morgen, verdünnisiert sich, sondern wir müssen stehen, wir müssen unseren Stand einnehmen. Aber dann gilt auch die Verheißung Gottes. Amen. Dann gilt die Verheißung Gottes. Halleluja. Dann gilt die Verheißung Gottes, dass was immer wir bitten werden in dem Namen Jesus, es wird uns werden. Dann gilt die Verheißung Gottes aus Lukas 11, wo Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Mit anderen Worten, die einstehen, die das ernst nehmen, die ihren Stand einnehmen. Oder Lukas 18 im Gleichnis vom ungerechten Richter. Wird der Herr es lange hinziehen bei denen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Weißt du, das gilt auch für dein eigenes Leben. Das ist nicht nur für den Leib Christi, sondern es ist auch für dein eigenes Leben. Vielleicht gehst du gerade durch eine Zeit extremen Kampfes. Du bist vielleicht hier und du sagst, ja, mein Leben die ganzen letzten Monate ist eigentlich ein einziger Kampf. Also ich sag dir, der Herr ist mit dir in diesem Kampf. Nimm es einfach ernst. Bete, flehe, schreie zu ihm und erwarte, er wird es nicht hinziehen. Amen. Er tut es. Es ist seine Verheißung. Er liebt es. Weißt du, wer bittet, der wird empfangen. Jeremia 29. Ja, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Wer von ganzem Herzen nach ihm fragt, von dem wird er sich finden lassen. Amen. Ich lese es mal gerade kurz vor. Alles so stark. Halleluja. Jeremia 29, 11. Ja. Vers 11, genau, das ist super, da beginnt es. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Das ist eine ganz klare Sache, Bedingung und Verheißung. Amen. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden. Amen, da hast du wieder die Verheißung. Also er wird dein persönliches Geschick wenden in diesem Jahr 2025, wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst. Er wird dein Geschick wenden, wenn du einfach dran bleibst. Amen. Wenn du ihn ernst nimmst, wenn du drauf stehen bleibst, wenn du mit Entschiedenheit sagst, diesem Geist, ich gebe ihm keinen Raum, diesem Geist der Sorgen, ich gebe dem keinen Raum, diesem Geist der Angst, ich gebe ihm keinen Raum, diesem Geist der Krankheit, ich gebe ihm keinen Raum, diesem Geist des Mangels, ich gebe dem keinen Raum, diesem Geist des Streites in meiner Familie, ich gebe dem keinen Raum, diesem Geist der Lieblosigkeit in meiner Ehe, ich gebe dem keinen Raum, ich gebe dem keinen Raum, es muss gehen. Amen. Und ich sage dir, es wird gehen. Halleluja. Vers 13. Es wird ihm, also der den Herrn ernst nimmt, wir sprechen von dem, der den Herrn ernst nimmt. Ja, wer ist bereit, den Herrn ernst zu nehmen? Halleluja. Vers 13 heißt es, es wird ihm gut gehen und seine Kinder werden das ganze Land besitzen. Mhm. Mit anderen Worten, wir werden mit Christus regieren im Land. Wir werden sagen, wo es lang geht. Wir und unsere Kinder, körperlich, aber auch geistliche Kinder, also alle die sozusagen durch uns hervorkommen, gezeugt werden, geistlich gesehen, in ihre Berufung kommen, geistlich gesehen durch uns, sie werden das Land besitzen, heißt es hier. Amen. Sie werden im Geist regieren, sie werden das Land einnehmen. Halleluja. Die, die den Herrn ernst nehmen oder die ihn fürchten, kann man auch sagen. Ja, Sprüche 9, Vers 10 heißt es ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Mit anderen Worten, Gott ernst zu nehmen, ist der Anfang der Weisheit. Gott nicht ernst zu nehmen, ist der Anfang der Dummheit. Ist so. Und genau diese Dummheit begehen wir in unserem Land seit Jahrzehnten. Wir nehmen einfach Gott nicht ernst. Wir sagen, ja gut, glaube an Gott ist schon gut und so. Es gibt ja so ein gewisses Grundvertrauen, es hilft ja auch in manchen Lagen und so. Aber weißt du, wir müssen Gott ernst nehmen. Gott ist Gott, Amen. Und Gott ist Liebe, aber Gott ist auch heilig, Amen. Und wir müssen ihn ernst nehmen und unser Umgang mit ihm hat Konsequenzen. Vers 14 heißt es, nochmal was für die, die ihn ernst nehmen. Vers 14, die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. So, Gott will Freund sein mit dir. Gott will dein Freund sein. Gott will, dass du mit ihm lebst als ein Freund. Weißt du, dass du ihn kennst, dass du mit ihm redest, dass du seine Stimme hörst, dass er deine Stimme hört. Dass er auf dich eingehen kann. Das, weißt du, so wie Abraham, der wurde Freund Gottes genannt. Weißt du, der hat sogar mit Gott verhandelt um Sodom. Ja, als Gott sagte, ich will Sodom vernichten, hat Abraham mit ihm verhandelt. Er war kein guter Verhandler, er hat zu früh aufgegeben. Das war das Problem. Er hat ihn nur runtergehandelt bis auf 5. Er hat gesagt, wenn 5 Gerechte in der Stadt sind, wirst du dann die Stadt nicht vernichten. Hat Gott gesagt, okay, wenn ich 5 finde, werde ich sie nicht vernichten. Und dann hat Abraham aufgehört und es war leider nur ein Gerechter und seine Familie in der Stadt. Also hat Gott den gerettet, aber den Rest vernichtet. Hätte Abraham noch weiter verhandelt, hätte gesagt, und wenn nur ein Gerecht in der Stadt ist, wirst du dann die Stadt vernichten. Ich glaube, dann hätte Gott gesagt, okay. Also das ist Freundschaft mit Gott. Willst du ein Freund Gottes sein? Aber die Freundschaft gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Mit anderen Worten, die, die den Herrn ernst nehmen, werden erkennen, was ihre Berufung ist. Die, die den Herrn ernst nehmen, werden erkennen, was Jesus für sie getan hat. Die, die den Herrn ernst nehmen, werden seine Pläne erkennen. Die, die den Herrn ernst nehmen, werden am Ende in den vorbereiteten Werken wandeln, die Gott für dich bereitet hat. Wusstest du, dass Gott für dich 2025 Dinge vorbereitet hat? Ja, Epheser 2, Vers 10. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen zu guten Werken, die Gott bereits zuvor bereitet hat, damit wir was? Nur in ihn wandeln brauchen. Muss nur in ihn wandeln. Die sind vorbereitet. Muss sie nur erkennen. Aber wie erkennst du sie? Indem du ihn ernst nimmst. Amen. Also sag mal deiner Seele. Seele, du nimmst Gott ernst. Wach auf, der du schläfst. Amen. Das ist auch ein Bibelvers. Amen, ist so. Weißt du, manchmal will unsere Seele schlafen. Aber dein Geist ist wach. Vers 15. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Wusstest du, dass wir einen Feind haben? Wusstest du, dass er zwar besiegt ist und auch keine Autorität über uns hat, aber dass er trotzdem schlau und listig ist? Was machen schlaue und listige Feinde? Sie stellen Fallen. Weil sie im direkten Kampf würde er verlieren, weiß er, weil er schon besiegt ist, also stellt er Fallen. Also versucht er so ein bisschen hintenrum, so sich einzuschleusen, seine Wege einzuschleusen. Er ist schlau, das solltest du nicht unterschätzen, er ist schlau. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Augen auf den Herrn gerichtet haben. Weil weißt du, wie erkennst du die Schlichen des Feindes? Ich sag mal so, wie unterscheidest du das Falsche vom Richtigen im Jahr 2025? Wie unterscheidest du das Falsche vom Richtigen? Das ist eine wichtige Frage. Nicht indem du dich die ganze Zeit mit dem Falschen beschäftigst, Tipp von mir, sondern indem du dich mit dem Richtigen beschäftigst. Weißt du, wenn sie Leuten bei der Bank beibringen wollen, Falschgeld von echtem Geld zu unterscheiden, das kann man ja unterscheiden durch Fühlen, durch Sehen und so weiter, also dann geben sie ihnen richtiges Geld, also echtes Geld, und lernen und bringen ihnen bei, wie sich richtiges Geld anfühlt. Und wenn sie wissen, wie sich richtiges Geld anfühlt, dann erkennen sie, wenn ihnen ein falscher Schein unterkommt. Amen. Weil es gibt so viele Arten von Falschgeld, du kannst gar nicht so viel Falsches testen, um nachher am Ende das zu unterscheiden zu können. Du musst dich einfach nur mit dem Richtigen beschäftigen. Und genauso ist es im Geist. Du musst dich nicht mit dem Teufel die ganze Zeit beschäftigen und mit seinen Schlichen und noch das und jenes und was macht er hier und was macht er da und wie macht er das und wie macht er jenes. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Sondern du musst dich mit dem Richtigen beschäftigen. Und was ist das Richtige? Gott. Sein Wort. Amen. Sein Geist. Die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. Damit musst du dich verbinden. Damit musst du dich eins machen. Weißt du, das ist dein größter Schutz. Das heißt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Es ist nicht interessant, dass es nicht heißt, die Pforten der Hölle werden dich als einzigen Gläubigen nicht überwältigen. Das steht nicht da. die Pforten der Hölle, ich sag dir, da brauche ich kein Prophet sein, ich sag dir, die Pforten der Hölle werden dich überwältigen, wenn du versuchst, als Christ allein zu leben. Sie werden dich überwältigen, ganz einfach, weil die Geister in der Welt sind listig. Die sind schlau, die kommen rein, verstehst du? Die versuchen reinzukommen in dein Leben und du merkst es gar nicht. Aber wenn du das Richtige anschaust, zusammen mit denen, die auch das Richtige anschauen, weißt du, dann hast du das Richtige vor Augen und dann siehst du schon von Weitem, hey, nein, das ist nicht für mich. Falschgeld. Amen. Also der Teufel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein falscher 50er. Amen, es ist so. Ein falscher 50er. Also beschäftige dich mit dem Richtigen. Also deswegen ist es auch wichtig, wenn du den Herrn ernst nimmst, heißt es nicht, dass du nicht weiter voller Freude lebst im Herrn. Die Freude im Herrn ist immer noch deine Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert. Weißt du, egal was der Teufel tut in der Welt, es gibt für uns keinen Grund, bekümmert zu sein. Sondern die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Beschäftige dich mit der Freude Gottes und du wirst sehr leicht alles andere, was nicht göttlich ist, um dich herum an Atmosphären unterscheiden können. Und du wirst sagen, nein, das will ich nicht. Das ist nicht meine Atmosphäre, da will ich nicht sein. Bedrückung, Schwere, da will ich nicht sein 2025. Amen. Sondern die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Ich beschäftige mich mit Gott, mit seiner Kraft. Weißt du, ich sage immer so, wir müssen die Freude am Herrn ernst nehmen. Wir müssen uns mit Ernst der Freude am Herrn widmen. Das ist wichtig 2025. Egal was kommt, du musst dich mit Ernst in die Freude am Herrn hineinwerfen und du wirst sehr leicht alles andere weghalten. Amen. Beschäftige dich mit dem Richtigen. Sag mal zu deinem Nachbarn, beschäftige dich mit dem Richtigen. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Ja, David hat sich entschieden, ich richte meine Augen auf den Herrn und dann werde ich schon sehen, hey, nicht rechts gehen, da ist eine Falle. Nicht links gehen, da ist eine Falle. Geradeaus gehen, immer dem Herrn hinterher. Und auf seine Gnade vertrauen und dann wird's gut. Amen. Und dabei freue ich mich und dabei gehe ich in Leichtigkeit, in Liebe, in Freude, in Begeisterung mit dem Herrn. Vers 16, ich lese noch vollends zu Ende den Psalm, Vers 16, wende dich mir zu, sagt er, ist wieder stellvertretendes Gebet für den Leib Christi, wende dich mir zu, hab Erbarmen mit mir, denn ich bin allein und in großer Not. Ja, vielleicht fühlst du dich so, allein und in großer Not. Weißt du, Gott ist da. Amen. Der Leib Christi insgesamt. Manchmal kannst du denken, wow, wir sind allein und in großer Not. Aber ich sage dir, Gott ist da. Vers 17 sagt, die Angst in meinem Herzen wird immer größer sogar. Ja, weißt du, das ist, wenn du die weltliche Perspektive hast. Wenn du auf die Welt schaust. Jesus hat es gesagt, Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber du wendest deinen Blick auf den Herrn. Und was sagt Jesus? Siehe, ich habe die Welt überwunden. Amen. Er hat die Angst überwunden. Du gibst 2025 der Angst keinen Raum. Können wir da entschieden sein? Also so richtig entschieden sein. Also ich meine nicht nur so allgemein, sondern wirklich in deinem Leben. Also Angst ist immer nur das Gegenteil von Vertrauen. Gott will dein Vertrauen. Somit ist Angst Sünde. Sorry. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst ihr widerstehen. Amen. Du kannst dich entscheiden, auf den Herrn zu schauen und der Angst zu widerstehen, zu sagen, nein, nicht bei mir. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, Vers 18, ich lese noch vollends zu Ende. Sieh meinen Schmerz und meinen Kummer, das ist wieder die stellvertretende Buße. Vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, die mich zu Unrecht hassen. Beschütze mich und rette mich vor ihnen. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Hilf mir, aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. O Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Amen. Mit anderen Worten, wir sagen stellvertretend, o Gott, erlöse den Leib Christi, erlöse die Kirche Jesu Christi in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa aus aller ihrer Not. Wende unser Geschick in diesem Land. Leg den Hebel rum. Weißt du, dafür beten und fasten wir jetzt ganz stark die nächsten 3 Wochen. Es gibt übrigens die Anliegen für die Gebets- und Fastenzeit. Gibt's, ich weiß nicht, wo gibt's die? Am Welcome-Tisch, genau, gibt es die Anliegen. Kannst du dir hinterher am Ausgang mitnehmen, wofür wir speziell eintreten die nächsten 3 Wochen. Daniel Fasten. Es gibt auch eine zweite Liste, die nimmst du dir auch vielleicht noch mit, falls du sie noch nicht hast. Die hatten wir letzte Woche schon. Das ist die Liste, wo die verschiedenen Sachen draufstehen, die man beim Daniel Fasten isst und die man nicht isst. Ja? Also wenn du Daniel Fasten machen möchtest, du kannst natürlich auch voll fasten, das ist ganz einfach, dann brauchst du keine Liste, einfach nichts essen. Das geht auch, ja. Amen. Oder du kannst auch so machen, so mache ich das teilweise während dem Daniel-Fasten, dass du einfach eine Zeit hast, wo du einfach Daniel fastest und dann nimmst du zwischendurch mal 3 Tage, wo du, ich sag mal, richtig fastest oder halt voll fastest. Ja, richtig ist beides, aber voll fastest, wo du sagst, okay, da trinke ich nur was oder nur Flüssigkeiten oder wie auch immer. Ja, aber wenn du einfach Daniel fastest und wirklich auch voll arbeitest und es 3 Wochen durchhalten willst, dann ist es auch gut, wenn du vielleicht schon wirklich Daniel fastest und nicht gar nichts isst. Ja, kannst du natürlich auch machen, aber je nachdem, das muss sich der Heilige Geist natürlich führen. Aber dafür haben wir diese Liste auslegen, sodass du sehen kannst, was man isst und was man nicht isst während dem Daniel-Fasten. Wichtig ist, dass du das Fasten mit Gebet verbindest. Wichtig ist zu verstehen, Daniel-Fasten ist keine Diät. Sag jetzt nicht, dass du, okay, jetzt Anfang des Jahres als Gemeinde, komm, wir verlieren mal wieder ein paar Pfunde, so, ja, Weihnachtsleckerlis müssen wieder runter und so weiter. Ja, das mag ein netter Nebeneffekt sein, vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist nicht das, worum es geht, sondern Gebet gehört zum Fasten unbedingt dazu, diese Ausrichtung. Und ich glaube, weißt du, ich glaube, Gott zieht uns wirklich in dieser Zeit, wirklich in diesen Geist des Gebets und des Flehens hinein. Und ich glaube, das tut er nicht nur in diesen 3 Wochen Daniel-Fasten, sondern ich glaube, für das ganze Jahr 2025 möchte er das tun. Er möchte uns in diese, weißt du, diese Tiefe hineinführen, wo wirklich du merkst, die Liebe Gottes berührt dich nicht nur für deine persönlichen Anliegen, für dein eigenes Wohlbefinden, sondern für die Menschen um dich herum. Amen. Halleluja. Ich möchte noch kurz was erzählen, was ich erlebt habe die letzten Tage. Und zwar, viele von euch haben das ja mitbekommen und waren ja dabei, als ich im Sommer das erzählt habe, wie Gott mich da reingeführt hat, mir eine Decke über den Kopf zu ziehen und wie dann die Liebe des Vaters begonnen hat, mich massiv zu berühren und ich dann jeden Tag wirklich die Decke über den Kopf gezogen habe und jedes Mal wurde ich von der Liebe des Vaters durchflutet und durchdrungen und jedes Mal hat Gott was anderes und was Neues getan und hat in meinem Herzen gewirkt und viele haben Ähnliches erlebt, vielleicht nicht unter der Decke, ja. Meine Frau hat gesagt, unter der Decke, da fühle ich mich nicht wohl, das ist nicht so meins. Das ist auch vollkommen in Ordnung, verstehst du, das ist kein Prinzip, das allgemein gültig ist, sondern Gott hat es bei mir so gemacht und er hat mich massiv berührt mit seiner Liebe, jeden Tag, immer wenn ich die Decke mir übergezogen habe. Und dann so ab Mitte November ungefähr habe ich gemerkt, dass irgendwie mein Zug in diese Richtung weniger wird und ich mir weniger die Decke über den Kopf gezogen habe und auch so den Eindruck hatte, irgendwie, da ist was abgeschlossen auch, also bei mir jetzt, ich spreche jetzt hier von mir alleine, ja, was dieses Waschen durch die Liebe des Vaters angeht, da ist irgendwie was zum Abschluss gekommen. So war so mein Empfinden und dann, ja, ohne groß drüber nachzudenken, habe ich einfach mehr oder weniger aufgehört, mir die Decke über den Kopf zu ziehen. Und jetzt war ich die letzten Tage, waren wir am Bodensee und hatten einige Zeit der Ruhe und des Gebets und so weiter. Und dann habe ich mal wieder in dem Buch gelesen, in dem es um die Azusa Street Erweckung geht. Viele von euch kennen das vielleicht, Wunder der Azusa Street, ja, von Tommy Welschel. Habe ich vor Jahren schon, ich habe es schon öfters gelesen. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, mal wieder da reinzuschauen, da drin zu lesen. Und dann lese ich da drin. Und ich wusste das ja alles, aber in dem Moment hat mich dieser Satz so getroffen, wo dann da steht, ja, und dieser Seymour, der damals diese Erweckung geleitet hat, der hatte immer diese Schuhschachtel auf dem Kopf während des Gottesdienstes, ja, immer diese Schuhschachtel und solange er die Schuhschachtel auf dem Kopf hatte, und da steht dann so drin, beziehungsweise steht so drin, in dem Buch steht so drin, als Seymour aufhörte, die Schuhschachtel sich noch über den Kopf zu ziehen im Gottesdienst, ist die Herrlichkeit Gottes zurückgegangen. Die Historiker rätseln jetzt darum, warum er aufgehört hat, die Schuhschachtel sich auf den Kopf zu nehmen. Das hat er nie beantwortet, die Frage. Er hat sich nie dazu geäußert. Aber irgendwann hat er aufgehört, diese Schuhschachtel über den Kopf zu ziehen. Und dann ist die Herrlichkeit zurückgegangen in den Gottesdiensten. Und relativ schnell war dann die Azusa Street Erweckung beendet. Und dann dachte ich so, wow, ist ja interessant. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich habe irgendwie auch aufgehört, mir die Decke über den Kopf zu ziehen. Ich meine, das ist jetzt keine Schuhschachtel, aber ich habe irgendwie aufgehört, mir die Decke über den Kopf zu ziehen. Und dann lag ich so auf meinem Bett und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, was hindert dich eigentlich daran, die Decke wieder über den Kopf zu ziehen? Also ich auf meine Knie gegangen, mir die Decke über den Kopf gezogen und in dem Moment ging es wieder voll los. Aber ich sag dir, diesmal anders. Es war vollkommen anders. Ich wurde sofort berührt von der Liebe Gottes. Ich musste sofort weinen, ich wurde durchgeschüttelt und so weiter. Aber diesmal war es nicht die Liebe des Vaters für mich, sondern diesmal war es die Fürbitte des Herzens Gottes für unser Land. Diesmal war es die Fürbitte des Liebesherzens. Das ist das, was ich dir hier beschreibe im Psalm 25. Das versuche ich dir die ganze Zeit rüberzubringen. Darum geht es letztendlich. Es geht nicht um irgendein Gesetz, eine Methode, wie bringen wir Erweckung nach Deutschland, sondern es geht um dieses Herz. Weil von diesem Herz wurde ich plötzlich erfasst. Und ich habe gemerkt, seither, das ist jetzt erst ein paar Tage her, aber seither ziehe ich mir wieder jeden Tag die Decke über den Kopf. Und jeden Tag ist es wieder so, ja, dass dieses Herz der Fürbitte einfach mich erfasst. Ja, und du weinst für das Land und du flehst für das Land und du stehst in den Riss für das Land und du bittest um Vergebung für das Land und du merkst einfach, wow, das ist total gut. Ist total gut. Und dann stehst du auf und dann hast du große Freude, weil du weißt, Gott bringt den Durchbruch. Amen. Weißt du, das ist eine gewaltige Verheißung, auf diese Art zu beten. Also 2. Chronik 7, Vers 14 zum Schluss. Das ist die Bibelstelle. Das ist eine gewaltige Verheißung auf diesem Gebet. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. Mit anderen Worten, wenn wir in den Riss treten für unser Land, dann wird er unser Land heilen. Halleluja. Wow. Also das hat mich so neu getroffen. Das hat mich so erfasst. Und ich bete einfach darum, dass das dich erfasst heute Morgen zum gewissen Grad. Also ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht ist bei dir einfach auch noch weiter auch dran, dass die Liebe des Vaters dich persönlich berührt und heilt und so weiter. Weißt du, das eine kann ja passieren und gleichzeitig das andere. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Aber ich glaube, dass Gott wirklich einen Schritt weiter gehen möchte und dass er uns wirklich mit seinem Herzen der Liebe berühren möchte, ganz tief für die Menschen um uns herum. Auch deine Umgebung, deine Familie, deine Arbeitskollegen, dein Ort, deine Nachbarschaft, dein Land insgesamt. Europa, er möchte uns berühren, weil er etwas vorhat. Amen. Weißt du, die Historiker sagen immer, der Beginn jeder Erweckung ist nicht da zu verorten, wo die Massen sich bekehren, sondern der Beginn jeder Erweckung ist da zu verorten, wo Menschen beginnen, auf eine solche Weise zu beten. Ich habe in der Glory Life Schule vor ein paar Wochen habe ich die Geschichte vorgelesen von der Erweckung auf den Hebriden, wo also diesen schottischen Inseln, wo in Ende der 40er Jahre zwei alte Frauen in diese Art von Gebet hineingekommen sind. Zwei alte Frauen, eine 82, die andere 84, die eine blind, die andere lahm. Und sie haben zusammen gebetet und dann haben sie noch 7 von der Gemeindeleitung überzeugen können, dass die parallel beten an einem anderen Ort. 7 Gemeindeleiter, ja, oder Leitungsmitglieder des Leitungsteams einer Gemeinde, die haben dann auch noch gebetet. Also insgesamt waren es dann 9 Leute, die gebetet haben und eine gewaltige Erweckung ist ausgebrochen. Und es hat begonnen mit dem Gebet. Amen. Also ich glaube an die Wende 2025. Puh. Aber ich sag dir, ja, Amen, da können wir dir Jesus einen Applaus geben. Halleluja. Aber ich sag dir auch was, es kostet auch was. Es kostet was. Es kostet nicht im Sinne von, dass du irgendwas zahlen musst oder so nach dem Motto, weißt du, Jesus hat den Preis bezahlt. Aber was es kostet, ist Hingabe. Was es kostet, ist Gott ernst zu nehmen. Was es kostet, ist, dich Gott zu weihen und zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, sondern dein Wille geschehe. Nicht meine Prioritäten, sondern deine Prioritäten. Amen. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Wir danken dir für die Klarheit des Rufes, der in dieser Zeit ergeht, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Ruf klar ist, Herr, und dass er tief ist, Herr, dass er tief geht, dass er tief schneidet, dass er uns wirklich aus unserer Selbstbezogenheit herausruft, Herr. Und Herr, hier ist niemand, der sagen kann, oh, ich war nie in meinem Leben selbstbezogen. Hier ist auch niemand, der sagen kann, dass sein geistliches Leben nie selbstbezogen war, Herr. Aber Herr, du rufst uns heraus aus jeder Selbstbezogenheit, Herr. Du rufst uns heraus in eine klare Ausrichtung auf dich, Herr. Und du rufst uns hinein, wirklich in eine heilige Ernsthaftigkeit, die deswegen nicht Freudlosigkeit ist oder gar depressive Verstimmung oder Betrübnis oder sonst irgendwas, sondern die wirklich Freude ist. Aber du rufst uns hinein wirklich in diese freudvolle, heilige Ernsthaftigkeit des Einstehens für unser Land und für die Menschen um uns herum, Herr. Herr, für die Menschen, die dir so sehr auf dem Herzen liegen, die dich noch nicht kennen, die noch verloren sind, Herr. Herr, die auf dem falschen Weg sind. Herr, du siehst, Herr, unser ganzes Land, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, die ganzen westeuropäischen Länder insbesondere sind auf eine schiefe Bahn geraten in den letzten Jahren, nämlich auf eine gottlose Bahn, Herr. Auf eine Bahn weg von Gott, auf eine Bahn in einen gottlosen, antichristlichen Humanismus hinein, Herr. Herr, du siehst es, Herr. Aber Herr, du bist ein Gott des Erbarmens. Du bist ein Gott der Gnade. Du bist ein Gott, der Gebet hört. Da ist eine Verheißung auf dem flehenden Gebet. Da ist eine Verheißung auf Fürbitte. Da ist eine Verheißung auf Fürbuße. Da ist eine Verheißung. Da ist eine Verheißung auch hier in diesem Text, auch in Psalm 25. Ja, da ist eine Verheißung. Da ist eine Verheißung. Es wird uns gut gehen. Unsere Kinder werden das Land besitzen. Halleluja. Freundschaft mit dem Herrn ist unser Erbteil. Danke Vater, dass du uns Freunde genannt hast in Jesus. Ja, Jesus hat gesagt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Ja, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Herr, wir wollen diese Freunde sein, die du suchst, Herr. Ja, weißt du, Freunde werden gesucht von anderen. Sonst ist keine Freundschaft. Freunde suchen sich und finden sich. Und so sucht Gott uns als Freunde. Wir suchen ihn als Freund und wir finden uns. Halleluja. Danke, Vater, Herr, dass du dich von uns finden lässt in diesem Jahr, Herr. Dass du dich von uns finden lässt als unser Freund, Herr. Dass du dich von uns finden lässt als der Täufer im Heiligen Geist. Dass du dich von uns finden lässt, Herr, als der Täufer mit Kraft, Herr. Dass du dich von uns finden lässt, Herr, als der Erhörer unserer Gebete, Herr. Herr, wir danken dir für deine Verheißungen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Durchbrüche verheißen hast, Herr. Herr, wir danken dir, dass du einen mega, mega, mega Durchbruch verheißen hast, Herr. Und gerade dann, Herr, wenn es am finstersten scheint, gerade dann bricht das Licht am stärksten auf, Herr. Halleluja. Und so oft in der Erweckungsgeschichte, wie zum Beispiel auf den Hebriden, Herr, wo es fast kein geistliches Leben mehr gab, kaum mehr jemand in die Kirche gegangen ist. Und zwei alte Frauen haben begonnen zu beten und plötzlich mit einem Schlag wurden die Tausende in die Kirchen gezogen. Plötzlich haben sie gespürt, wir müssen dahin, wir brauchen diesen Gott, wir müssen uns ganz neu zu ihm hinwenden. Herr, du kannst das Schicksal einer Nation in einem einzigen Tag wenden, Herr. Herr, wie viel mehr in einem Jahr, Herr. Und so proklamieren wir wirklich 2025 als ein Jahr der Wende, Herr. Wir proklamieren es als ein Jahr der Wende für jeden von uns persönlich, wo wir durch Kämpfe gehen, wo du vielleicht unter dem Joch einer Diagnose liegst, wo du vielleicht in einer Situation bist, finanziell, wo du nicht weißt, wie du bis Ende des Jahres da rauskommst oder wo du dann stehst, wo du nicht weißt, wie das gehen soll. Aber wir proklamieren jetzt 2025, das Jahr der Wende, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Herr, wir proklamieren die Wende Gottes, Herr, über jedem, der dir vertraut. Wir proklamieren die Wende Gottes über jeden, der zu dir betet und fleht. Beginn einfach im Geist deine Stimme zu erheben. Beginn zu beten. Beginn zu flehen. Er möchte uns erfassen mit dem Geist des Gebets. Halleluja, Herr. Herr, wir proklamieren 2025 als ein Jahr der Wende für unsere Nationen. Wir proklamieren 2025 als ein Jahr der Erweckung. Wir proklamieren 2025 als ein Jahr, in dem wir sehen, wie deine Herrlichkeit ganz neu in den Mittelpunkt kommt, Herr. Und wie Scharen von Menschen zu deiner Herrlichkeit gezogen. gezogen werden, Herr. Wie Scharen von Menschen erkennen, Herr. Herr, das ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wir müssen zurückkehren zur Wahrheit. In Jesu Namen, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Oh, und wir geben uns dir hin, Herr. Oh, Shekaramando Korabasi Kadalalabasokorororo. Oh, wie viel von euch spüren einfach diesen Zug Gottes, sich ihm wirklich hinzugeben für das Gebet, sich hinzugeben für dieses Stehen im Riss, auch für unser Land. Wie viel spüren diesen Ruf Gottes, sich wirklich Gott zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, sondern dein Wille geschehe. Wie viel spüren diesen Ruf? Streck einfach mal deine Hand aus. Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen und ihr könnt beginnen zu spielen. Halleluja. Weil wir wollen uns jetzt einfach ihm weihen. Wir wollen uns seinem Geist weihen. Wir wollen uns seinem Herzen weihen. Wir wollen uns dem Herzen von Jesus weihen. Komm, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme. Oh, erheb deine Stimme. Oh, rekana la mashia da da la basi kada da la basi kada da da da da. Oh, rabasia da la mashia da da rabasia da da da basi kada da da da. Oh, Halleluja, kosche kada da da da. Oh, vielleicht können wir das Pult hier nach oben nehmen, weil ich möchte einfach einladen, wenn du einfach spürst, du sollst einen Schritt gehen, einfach einen Schritt, mit dem du dich wirklich Jesus weihst, mit dem du dich ihm hingibst auch, wo du sagst, Herr, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen für deine Pläne 2025. Komm auf mich mit dem Geist des Gebets und des Flehens. Komm auf mich mit diesem Geist der Entschiedenheit. Dann komm einfach nach vorne, komm einfach hier vor den Altar, weih dich einfach ihm. Halleluja, auch wenn du über Livestream zuschaust, du kannst es tun bei dir im Zimmer, du kannst es tun bei dir auf dem Fußboden, indem du dich hinkniest. Du kannst es tun, indem du bei dir am Küchentisch aufstehst oder wie auch immer. Einfach in eine Position gehst, in die Gott dir zeigt. Ja, du kannst knien, du kannst stehen, du kannst was auch immer du tun willst, kannst du tun. Aber weih dich einfach ihn. Da ist ein Geist der heiligen Ernsthaftigkeit, der auf uns kommt gerade jetzt. Oh, Rabasia Kamashi Kamando do do do do do do do do. Heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wirke durch uns, Herr. Bete durch uns, Herr. Flehe durch uns, Herr. Tu Fürbitte durch uns, Herr. Tu Fürbuße durch uns, Herr. Herr, wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin, Herr. Geben uns deinem Ruf hin, Herr. Deinem Ruf, Herr. Deinem Ruf, Herr, für die Menschen um uns herum, Herr. Deinem Ruf, Herr, für unser Land, Herr. Wir geben uns dir hin, Herr. Oh, du siehst, wie unser Land schreit. Wie unser Land schreit nach echter Lösung, nach Erlösung, Herr. Du siehst, wie unser Land schreit, Herr. Du siehst, wie die Seelen schreien nach Erlösung, Herr. Und du siehst, wie sie belogen worden sind, Herr. Vom Feind über Jahrzehnte teilweise. Wie sie manipuliert worden sind, Herr. Vom Feind, Herr. Damit sie diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen können, Herr. Aber Herr, wir treten ein, Herr, wir treten in den Riss und wir sagen, Herr, reiße den Schleier von ihren Augen, Herr. Oh, reiße die Decke von ihren Augen, Herr. Oh, reiße die Decke von den Augen des Volkes in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in den Nationen Europas, in der westlichen Welt, Herr, reiße die Decke. In dieser Zeit, Herr. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, wirke jetzt, Herr. Oh, oh, wir danken dir für deine Verheißungen, Herr. Deine Verheißungen sind Ja und Amen, Herr. Oh, und du hast verheißen, wenn dein Volk betet und fleht, umkehrt, stellvertretend eintritt, dann wirst du unsere Sünde vergeben und dann wirst du unser Land heilen. Wir danken dir, Herr, für deine Verheißung. Wir nehmen diese Verheißung. Wir ergreifen diese Verheißung. Oh, wir beißen uns in diese Verheißung. Wir proklamieren diese Verheißung. Oh, wir proklamieren über unserem Land deine Verheißung. Wir proklamieren Deutschland, Land der Reformation. Wir proklamieren Deutschland, Land der Erweckung. Oh, wir sagen eine neue Bewegung der Herrlichkeit Gottes aus der Mitte unseres Kontinents. Herr, die die ganze Welt beeinflusst. Herr, die ganze Welt beeinflusst. Oh, die Nationen beeinflusst. Oh, wir danken dir, Herr, für eine solche Bewegung deines Geistes, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du es wirkst. Und wir erklären in dem Namen Jesus die Mächte der Finsternis, der antichristliche Geist, der sich erhoben hat, der Geist, der das Christentum am liebsten auslöschen würde, am liebsten vernichten würde. Oh, wir erklären, dieser Geist ist entmachtet, dieser Geist ist unter unseren Füßen. Raus in dem Namen Jesus. Vater, in dem Namen Jesus setze ich den Geist des Gebets frei jetzt über jedem Einzelnen, den Geist des Gebets und des Flehens, den Geist der Fürbitte, oh, den Geist der Entschiedenheit, den Geist der Ernsthaftigkeit im Gebet, Herr. Danke, Vater, jetzt für diese Zeit auch, Herr, mit der du uns dieses neue Jahr beginnen lässt, diese Zeit des Gebets und des Fastens, ganz speziell, Herr. Aber danke, Herr, dass es auch über diese 3 Wochen hinausgehen wird, Herr. Herr, dass wir beten und fasten, dass wir eintreten, Herr. Herr, dass dieser Geist durch uns wirkt, Herr, auf uns wirkt, Herr, uns begleitet, Herr. Danke, Herr, für das Neue, das du tust in dieser Zeit, Herr. Dieses Neue, das du tust für unser Land, Herr. Danke, dass du dein Leib ins Gebet rufst, Herr. Danke, dass du dein Leib in eine heilige Entschiedenheit hineinrufst, Herr. Oh, oh, gerade jetzt empfang diese heilige Entschiedenheit. Oh, empfang dieses heilige Feuer. Gerade jetzt heiliges Feuer. Heiliges Feuer. Oh, heiliges Feuer. Oh, heiliges Feuer. Oh, heiliges Feuer. Oh, heiliges Feuer. Feuer, Feuer. Oh, heiliges Feuer. Feuer. Oh, heiliges Feuer. Heiliges Feuer. Oh, da ist heiliges Feuer. Heiliges Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Fürbitte, fall, fall, fall. Oh, fall. Oh, das ist ein Geist der Fürbitte für deine Familie, gerade jetzt. Oh, Fürbitte. Oh, Jesus. Oh, Feuer. Feuer. Fall, fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer. Oh, Sekaramanda Karalabasi Karada. Oh, wenn jemand einfach spürt, wie der Geist der Fürbitte für unser Land auf dich kommt und du spürst, dass einfach Fürbitten in deinem Herzen, die aufsteigen für unser Land, dann kannst du einfach hier ans Mikrofon kommen und einfach durch das Mikrofon diese Fürbitte für unser Land einfach wir machen uns damit eins. Halleluja, da ist Feuer, das fällt. Oh, da ist Feuer, das fällt. Feuer. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, Shekara Manda, da, da, da, da, da. Fire, fire, fire. Fire, fire, oh God. Fire, fire, fire, fire. Fresh fire, fresh fire, fresh fire. Oh, Jesus. Fresh fire, fresh fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, Shekara Basanda, Kararara. Oh, nee, Lied passt jetzt nicht. Wach auf, du deutsches Land. Du hast genug geschlafen. Ja. Bedenk, was Gott an dich gewann, wozu er dich erschaffen. Ja. Er hat durch Christus, deinen Sohn, das liebe Evangelium aus lauter Gnade gegeben. Oh, wach auf. Fire, fire. Oh, more fire. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wir haben getreten in den Riss für unsere Regierung und wir beten stellvertretend um Vergebung für das, dass sie die bei dir nicht mehr Rat holen, für das, dass sie bei dir nicht mehr aus sich ausrichten und alles alleine auf ihre eigene Faust nehmen und in Stolz und Hochmut über allem stehen. Herr, wir beten um Vergebung, Herr. Wir beten um Vergebung, wo sie wirklich ihre eigenen Wege gehen, ihre eigene Agenda machen und versuchen, die Probleme dieser Welt ohne dich zu lösen, auf eigene Faust zu nehmen. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, komm mit deinem Feuer. Feuer. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Blühe im Glanze deines Glückes. Deutschland, blühe, steh auf, denn das Licht ist gekommen. Jesus ist über dir aufgegangen. Der Löwe brüllt. Ich danke dir, dass du uns hineinziehst in diese Fürbitte, die auf deinem Herzen liegt. Dass du dein Volk, deine geliebte Braut rufst und ziehst und sie mit dir eins machst, dass deine Herzenswünsche unsere Herzenswünsche sind, dass wir das ausbeten, was dir auf dem Herzen ist. Herr, verändere unser Herz, zuerst unser Herz, dass wir wirklich für unsere Nation beten, dass wir die Verlorenen rufen, dass wir die Liebe in unserem Herzen ausgießen, dass alle gerettet werden. Halleluja. Und ich spreche aus über allen Gläubigen in diesem Land. Steht auf und ich rufe euch Fürbitte heraus, egal welche Denomination und welche Gemeinde. Steht auf, werdet angezündet, brennt für Jesus Christus und tretet ein in den Riss für unser Land. Und der Herr ruft Deutschland jetzt auf, auch einzustehen für Israel und ein Segen zu sein für Israel. Und der Herr sieht unsere Geschichte, aber da liegt auch ein besonderer Segen drauf, dass wir zum Segen werden für Israel und dass wir zum Segen werden für die Nation. Und wenn wir das machen, dann wird Gott auch uns segnen und dann wird der Herr unser Land wieder aufrichten im Namen Jesu. Ihr habt die Deutschlandfahne gesehen und der deutsche Adler liegt auf dem Boden und hat die Flügel gestreckt und ein Kind steht davor und sagt, hey, steh auf, du bist geboren, um zu fliegen. Und ich denke, dass genau Deutschland fliegt, das beginnt wieder zu fliegen und wir stehen auf. Ja, danke, Herr. Vater, ich bitte dich um Vergebung für den Humanismus in Deutschland. Ich bitte dich, vergib du uns, Herr. Und ich bitte dich für die Schule, Herr, dass du da eine Wende schenkst, Herr, dass die Schüler wieder von dir hören, Herr, dass das Wort auch in der Schule verbreitet wird, Herr. Ich bitte dich auch um eine Umkehr an jeder Bildungseinrichtung in Deutschland, Herr. Du sollst im Mittelpunkt stehen, Herr, und dein Wort, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du da die Wende schenkst. Amen. stärker, Heiliger Geist. Komm noch stärker mit deinem Feuer. Komm noch stärker, stärker, stärker, stärker, stärker. Oh, stärker. Halleluja. Halleluja. Wir sind noch zu sehr im Verstand. Wir sind noch zu sehr im Verstand. Wir sind noch zu sehr im Verstand. Lass los vom Verstand und geh wirklich auf diese höhere Ebene des Übernatürlichen. Versuch nicht irgendwas zu machen. Versuch nicht irgendwas zu denken. Versuch nicht irgendwie irgendwas aus dem Natürlichen, sondern geh höher, geh höher, geh höher in den Geist, in den Bereich des Geistes. Oh, Rebassana, Massakara, Rabassia, Rada, Rabassia, Rada, Rada, Rada, Rabassia, no, no, no, no, no. Eh, Rada, Rabassia, Rada, Rabassana, Rada, Rabassia, Rada, Rada, Rada, Rada. Oh, Rebassana, Rabassia, Rada, Rada, Rada. Oh, oh, oh. Halleluja, ihr Lieben, ich habe einen Eindruck. Und zwar empfinde ich, wie dass wir eine prophetische Zeichenhandlung machen sollen. So wie damals der König Joasch durch den Propheten angewiesen wurde, eine Zeichenhandlung zu machen. Und er sollte wirklich bewusst auf den Boden schlagen. Ja, und der König war etwas zögerlich oder lau, besser gesagt. Er war etwas zurückhaltend. Und er hat nur dreimal auf den Boden geschlagen. Und der Prophet sagte, wenn du fünfmal mindestens geschlagen hättest, dann hättest du den Sieg gehabt über deine Feinde. Und ich empfinde, dass wir so eine prophetische Zeichenhandlung machen sollen, gerade jetzt mit aller Entschiedenheit, einfach zu sagen, in Jesu Namen, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land, Durchbruch für unser Land. Halleluja, Halleluja, Halleluja, lass uns den Schofar blasen, lass uns den Schofar blasen, Halleluja, Durchbruch für unser Land, oh, Durchbruch für unser Land, yes, Lord, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Halleluja, da ist Durchbruch, da ist Durchbruch, da ist Durchbruch, da ist Durchbruch im Geist, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also Jesaja 54, 2 bis 3 heißt es, steckt eure Zeltpflöcke weit, macht weit, macht weit, denkt groß, erwartet Großes. Wisst ihr, da ist ein gewaltiger Durchbruch vorbereitet. Oh, ein so mächtiger, weißt du, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, ein so mächtiger Durchbruch ist vorbereitet. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber es ist da, Halleluja, im Geist, es ist da. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Halleluja. Svetlana hatte gerade ein Wort. Ich lese es mal vor aus der Offenbarung 12, wo proklamiert wird vom Himmel. Und ich glaube, das ist die Proklamation Gottes über unsere Fürbitte, wenn wir Fürbitte tun. Wo es heißt, Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Wir sagen, sie ist gekommen in Deutschland, sie ist gekommen in Österreich, sie ist gekommen in der Schweiz, sie ist gekommen in Frankreich, sie ist gekommen in England, sie ist gekommen in Europa, die Macht seines Christus. Halleluja, sie ist gekommen. Oh, unser Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jetzt ganz speziell kommst auf uns, auch in dieser Gebets- und Fastenzeit, die vor uns liegt, Herr. Danke, Herr, dass du uns wirklich eine Freude am Fasten gibst, Herr, eine Begeisterung am Fasten gibst, Herr. Herr, eine Begeisterung zum Gebet, ein Zug zum Gebet. Weißt du, wir werden in dieser Gebets- und Fastenzeit, wir werden in der Glory Life Schulabenden, wir werden sie nehmen vor allen Dingen zum Gebet. Wir werden jetzt am Donnerstag werden wir einen Lobpreis- und Gebetsabend haben. Sei da dabei. Es ist öffentlich. Also kann auch jeder, der nicht Glory Life Schüler ist, kann dabei sein. Wir werden einen Gebets- und Lobpreisabend haben, wo wir wirklich für dieses neue Jahr auch speziell eintreten, wo wir für diese geistliche Wende weiter eintreten, wo wir für unser Land und für die Nationen eintreten, auch für die verfolgte Kirche, für Menschen um uns herum, für die Kranken, für die Gebundenen. Wenn du ein persönliches Gebetsanliegen hast, das du möchtest, dass wir einfach mit reinnehmen, dann bring es einfach mit am kommenden Donnerstag. Wir werden dann für diese Anliegen alle zusammen beten. Auch wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du uns per E-Mail dein Gebetsanliegen schicken und wir beten dann mit dafür an diesem kommenden Donnerstag. Und wir werden dann am Donnerstag danach werden wir einen prophetischen Abend haben in der Glory Life Schule mit Tim Karsketten, den viele von euch ja schon kennen. Das ist eigentlich schon Tradition. Der ist eigentlich jedes Jahr im Januar da mit prophetischen Worten. Und dann werden wir in der dritten Fastenwoche werden wir nochmal einen Gebets- und Lobpreisabend haben, einen öffentlichen Abend. Das heißt, die nächsten drei Wochen werden öffentliche Abende sein, wo einfach jeder eingeladen ist, dabei zu sein. Wir wollen einfach wirklich das auch gemeinsam wirklich dem Raum geben, ganz besonders in den Riss treten für unser Land, für die Nationen und wirklich Autorität nehmen über alles, was das Wirken Gottes in irgendeinem Punkt auch in deinem Leben blockieren möchte. Und wir setzen den Durchbruch frei. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja.